Pilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte, von Radio Korax und vom FSK, ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Wie die Hörer von Radio Lotte in Weimar sicherlich schon wissen, sendet Radio Lotte seit kurzem nun 24 Stunden am Tag. Für die Sendereihe Wutpilger Streifzüge bedeutet das, dass sie nun einen anderen Sendeplatz hat und statt wie bisher nur einmal im Monat, zweimal im Monat zu hören sein wird. Wutpilger Streifzüge hört ihr nun an jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat von 21 bis 22 Uhr. Für Radio Korax und fürs FSK sind die Sendetermine wie immer den Programmheften zu entnehmen. Schon in der letzten Sendung hatte ich mich mit dem Operaismus auseinandergesetzt, mit jener dissidenten marxistischen Strömung, die ab Ende der 50er Jahre in Italien entstanden ist. Dieses Thema greife ich in dieser Sendung noch einmal auf und ich werde einerseits zwei Bücher besprechen und andererseits aus einem dieser beiden Bücher vorlesen. In der Buchbesprechung geht es einerseits um das Buch »Den Himmel stürmen – Eine Theoriegeschichte des Operaismus«, ein Buch, in dem der Autor Steve Wright eine Einführung in den Operaismus gibt. Andererseits geht es um den Roman »Die Unsichtbaren« von Nanni Balestrini, das die Kämpfe der Autonomia im Italien der 70er Jahren behandelt. Aus diesem Buch lese ich dann außerdem einige Auszüge vor. Eine unterhaltsame und erkenntnisreiche Stunde wünscht euch dabei Lukas Hohlfeld. Den Himmel stürmen. Aspekte eines Kampfzyklus und einer großen Niederlage. Üblicherweise gilt Frankreich als Zentrum der 68er-Revolte. Hatten sich doch hier die Kämpfe in den Fabriken mit der Studentenbewegung zur Bewegung der Besetzungen verbunden, die schließlich sogar in einem Generalstreik landesweit die Produktion lahmlegte. Demgegenüber werden die Kämpfe, die nach 1968 in Italien stattfanden, oft vergessen. Und das, obwohl hier das Bündnis zwischen linksradikaler Studentenbewegung und nicht normierten Klassenkämpfen in den Fabriken viel weiter ging und sich die Kämpfe beinahe über ein Jahrzehnt erstreckten, die schließlich in einen blutigen Bürgerkrieg mündeten. In den 60er und 70er Jahren entstand in Italien eine Bewegung, die ihre Höhepunkte 1969 und 1974 hatte. Auf der einen Seite wurden vor allem im Norden Italiens extrem militante Kämpfe in den Fabriken geführt, die sich jenseits der üblichen Organisationsformen von Partei und Gewerkschaft Bahn brachen und in deren Rahmen teilweise Forderungen gestellt wurden, die einen Ruin der Kapitalseite bewusst in Kauf nahmen. Teilweise wurden überhaupt keine Forderungen gestellt, sondern einzig die Zerstörung der Lohnarbeit anvisiert. Wir wollen alles. Auf der anderen Seite entwickelte sich eine eher subkulturell geprägte Strömung, die die Lebensbedingungen außerhalb der Fabrik ins Visier nahm. Eine vielseitige Bewegung, die in den Schulen, an den Universitäten, in der Psychiatrie und im Gefängnis, in den Stadtteilen und in Form von Hausbesetzungen kämpfte. Dieser radikale Kampfzyklus endete schließlich in einer fatalen Niederlage. Die Konfrontation mit dem Staat hatte sich zugespitzt und ein Teil der Bewegung hatte geglaubt, den Kampf durch die Bildung spezialisierter bewaffneter Gruppen militärisch entscheiden zu können. Noch in diesem Stadium zeigt sich der Unterschied zu anderen europäischen Ländern. Während sich beispielsweise die RAF größtenteils aus einem studentisch-kleinbürgerlichen Milieu rekrutiert hat, waren die Mitglieder der Brigate Rosse, also der Roten Brigaden, vorwiegend selbst Fabrikarbeiter. Der italienische Staat sollte schließlich zu einem Schlag ausholen, der sich nicht nur gegen die bewaffneten Gruppen, sondern gegen die Kämpfe insgesamt richten sollte, und der Konflikt militarisierte sich immer mehr. Am Ende konnte sich der Staat in diesem Konflikt mit Hilfe von Sondergesetzgebungen und faschistischen Gruppen durchsetzen, zahlreiche Genossen verloren das Leben, Tausende landeten in den Knästen. Den konzentriertesten theoretischen Ausdruck dieser Kämpfe entwickelten die sogenannten Operaisten. Ursprünglich eine abfällige Fremdbezeichnung im Sinne von Arbeitertümler, später eine Selbstbezeichnung. Diese theoretische Strömung entwickelte sich vor allem um zahlreiche Zeitschriftenprojekte wie zum Beispiel Quaderni Rossi, Classe Operaia, Lotta Continua und Primo Maggio. Die bekanntesten Autoren, die in diesen Kreisen wirkten, sind Raniero Panzieri, Mario Tronti, Toni Negri und Sergio Bologna. Dabei war der Operaismus, im Unterschied etwa zur kritischen Theorie Frankfurter Prägung, keineswegs eine homogene Theorieströmung. Im Gegenteil besteht die Geschichte des Operaismus in unzähligen Disputen und Spaltungen. Gemeinsam war dieser Generation junger marxistischer Intellektueller, dass sie Ende der 50er Jahre früh erkannten, dass sich vor allem durch die Migrationsbewegung aus dem Süden Italiens im italienischen Norden grundsätzliche Veränderungen in der Arbeiterklasse ergaben. Sie erkannten, dass die neuen Arbeitsbedingungen mit dem Einzug eines modernisierten Fordismus in Italien völlig neue Bedingungen der Klassenauseinandersetzung hervorbrachten, die von den etablierten Institutionen der Arbeiterbewegung überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wurden. So erforschten sie Klassenkämpfe, die sich jenseits der etablierten und eingespielten Rituale wie unter der Oberfläche abspielten, und sie entdeckten den Massenarbeiter, der im Gegensatz zum alten Facharbeiter seiner Arbeit völlig fremd war und so auch viel destruktivere Kampfesformen entwickelte. Das Buch »Den Himmel stürmen, eine Theoriegeschichte des Operaismus«, bereits 2005 bei Assoziation A erschienen, rekonstruiert die Auseinandersetzungen und Forschungsbemühungen der Operaisten vor allem anhand des Begriffes der Klassenzusammensetzung. Dieser Begriff kennzeichnet einerseits den Umstand, dass Klasse nie ein statischer Block ist, sondern sich ständig in Bewegung findet und mit jedem Modernisierungsschub, mit jedem neuen Akkumulationsregime neue Arbeitertypen hervorbringt. Wichtig für die Operaisten war es andererseits zu zeigen, dass die Klassenzusammensetzung vor allem auch durch die Anforderungen der Maschinerie bedingt ist. Sie kämpften gegen den Mythos von der Neutralität der Technik und waren der Überzeugung, dass Techniken der Produktion immer auch als Machtmittel gegen Klassenkämpfe eingesetzt werden. Etwa durch die Zergliederung eines Produktionssektors, die einerseits eine technische Effizienz hervorbringt, andererseits eine Konzentration von Arbeitskräften in einem Raum, in dem die gemeinsame Betroffenheit sinnlich erfahrbar wird, verhindert. So wie technische Innovationen immer auch Machtmittel sind, so bringen sie andererseits immer wieder neue Kampfesbedingungen hervor, die das Kapital nie ganz beherrschen kann. Die Operaisten zeigen, dass Kapitalakkumulation niemals ohne Konflikte vonstatten gehen kann, auch wenn diese nicht immer für jeden sichtbar sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Operaismus besteht darin zu zeigen, dass die Bewegungen des Kapitals kein vollkommener Selbstläufer sind. Sie widersprechen einer objektivistischen Lesart des Kapitals, in dem dessen Zyklen allein von Konkurrenz und Krisen bedingt sind. Gerade weil die Arbeiterklasse als variabler, lebendiger Kapitalanteil unweigerlich zum Verwertungsprozess dazugehört, hängen die Bedingungen und der Erfolg der Kapitalakkumulation auch erheblich davon ab, wie sich die Arbeiterklasse verhält. Während der realistische Flügel des Operaismus so eine unglaubliche Blickschärfe für die Analyse von Klassenverhältnissen und Produktionskreisläufen entwickelte, verstiegen sich Teile des Operaismus gar in einer Art Klassensubjektivismus, in der jede Krise des Kapitals die Ursache eigentlich in Klassenkämpfen hat. Die Stärke des Buches, den Himmel stürmen, besteht darin, dass es durchaus Ambivalenzen in der Theoriegeschichte des Operaismus aufzeigt. So zeigt Steve Wright etwa, dass sich Teile des Operaismus so sehr in den Massenarbeiter vernarrten, dass sie glaubten, er allein könne die Revolution vom Zaun brechen und dass durch diese dogmatische Blickverengung nicht nur andere Klassenfraktionen, sondern überhaupt das Leben jenseits der Fabrik, auch ein Massenarbeiter muss schließlich zu Hause schlafen und macht etwas in der Freizeit, dass dieser Bereich also vollkommen aus dem Blick geriet. Andere Figuren wie etwa der gesellschaftliche Arbeiter von Toni Negri blieben völlig unbestimmt und waren eher mythologische Hoffnungsträger als eine analytische Kategorie mit Erklärungskraft. Auch wenn er es ausführlicher behandeln hätte können, zeigt Steve Wright auch, dass die Operaisten ein sexistischer Männerhaufen waren. Feministinnen wie Maria Rosa della Costa und Silvia Federici mussten sich von den operaistischen Männergruppen trennen, um die Erforschung der Geschlechter- und Reproduktionsverhältnisse dann eigenständig etwa in Gruppen wie Lotta Feminista vorantreiben zu können. Nichtsdestotrotz konnten die feministischen Gruppen auch von den Neuerungsimpulsen zehren, die der Operaismus in Gang gesetzt hatte. Und auch die dogmatische Versteifung auf den Massenarbeiter teilten nicht alle Operaisten. Teile der operaistischen Strömung entwickelten gerade eine Aufmerksamkeit für Belange der Freizeit, der Reproduktion, der Kultur und der Geschichte. Steve Wright hebt etwa lobend die Zeitschrift Primo Maggio hervor, eine der späteren operaistischen Gruppierungen, die vor allem einen Fokus auf eine kritische Geschichtswissenschaft legte, die Geschichte der Revolutionsversuche und untergründigen Klassenauseinandersetzungen erforschte und dabei einiges geleistet hat, was für uns heute immer noch von größtem Interesse ist. Das Buch »Den Himmel stürmen« schreibt eine Theoriegeschichte. Zwar illustriert Wright diese Geschichte auch immer wieder mit wichtigen Ereignissen der Klassenauseinandersetzung in Italien, was für eine Darstellung des Operaismus auch unabdingbar ist, aber ein vollständiges Bild der Bewegung im Italien der 60er und 70er Jahre zeichnet dieses Buch nicht. Hierzu sei etwa das Buch »Die goldene Horde« von Nanni Balestrini und Primo Moroni empfohlen, in dem die Autoren expliziter auf die Arbeiterautonomie, die Jugendrevolte und den bewaffneten Kampf in Italien eingehen. Nanni Balestrini ist auch Autor einer Romantrilogie, die von jener Zeit handelt. Wer sich erst einmal mit der Atmosphäre jener Zeit und dem Bewegungshintergrund beschäftigen will, aus dem der Operaismus hervorging, dem sei Balestrinis Buch »Die Unsichtbaren« empfohlen. Das Buch zeichnet anhand der Erlebnisse des Ich-Erzählers nach, wie das Klima im Norden Italiens in den kleineren Städten war, wie für viele jener Generation bereits die kämpferischen Auseinandersetzungen in der Schule prägend waren, wie sich die sogenannte diffuse Autonomie in den Stadtteilkämpfen und der Hausbesetzerbewegung radikalisierte, wie diese Bewegung die Verbindung zu den Kämpfen in den Fabriken suchte, wie sich ein Teil der Autonomiebewegung schließlich bewaffnete und in der Frage um die Militarisierung des Konflikts spaltete und wie sich zahlreiche Genossen, ob nun bewaffnet oder nicht, in den Knästen wiederfanden und dort versuchten, die Kämpfe weiterzuführen. Diese Entwicklungen werden parallel nachgezeichnet. Die verschiedenen Erlebnisse des Erzählers sind derart ineinander verschoben, dass der Eindruck einer Epoche entsteht, in der eine unglaublich konzentrierte Entwicklung vor sich ging. Jeder Revolutionsanlauf ist eine Beschleunigung und Verdichtung von Geschichte. Dieser Eindruck wird noch dadurch verschärft, dass Balestrini vollkommen auf Satzzeichen verzichtet hat. Es gibt, ganz wörtlich genommen, keinen Punkt und kein Komma. Das Buch ist dabei im Rückblick sehr schonungslos. Es zeigt eine unglaubliche Brutalisierung auch innerhalb der Bewegung und zeichnet schließlich eine umfassende Niederlage nach. Der Roman ist nicht ermutigend. Aber er ist lehrreich, das heißt, er zwingt uns dazu, einer Niederlage ins Auge zu blicken, ohne deren Erkenntnis kein Weg nach vorne weisen wird. Die Geschichte Italiens ist mit der Geschichte Europas und mit jener der weltweiten Klassenkämpfe verbunden. Eine linksradikale Bewegung sollte sich diese Geschichte in ihren praktischen und theoretischen Aspekten aneignen, denn sie muss um ihre Vergangenheit wissen und braucht ein Bewusstsein davon, dass das Kapitalverhältnis und die ihm inhärenten Widersprüche und Konflikte eine globale Verstrickung sind. Der vereinbarte Tag war gekommen. Und in aller Frühe, bevor die Schultore öffneten, hatten wir ein großes Plakat angeklebt, das die Versammlung ankündigte und alle aufforderte, an der Versammlung teilzunehmen. Wir nehmen ohne zu fragen, stand groß darauf, und Gelso hatte noch drunter geschrieben, und zwar alles, was wir brauchen. Rektor Masteno kommt wie immer als Erster und liest das Plakat, bläst die Backen auf und blickt uns grimmig an. Fixiert uns einen nach dem anderen, als wolle er sagen, ich nehme es zur Kenntnis, aber wartet nur, ich werd's euch geben. Dann kommen die Lehrer, lesen kommentarlos, schauen uns nur an wie lauter Verrückte. Ein paar Minuten später kommt ein Trupp Schuldiener heraus, denen hatte Masteno befohlen, die Plakate zu zerreißen. Der mutigste Schuldiener, der zugleich auch der dümmste war, hebt einen Arm, um das Plakat abzureißen, aber Coco stellt sich wütend vor ihn mit erhobenen Armen in seinem langen schwarzen Mantel mit purpurrotem Futter und lässt einen Schrei los. Der Pedell hält erschrocken inne und derweil kommen auch wir näher. Die Schuldiener wissen nicht, was tun. Schauen zu Masteno hinauf, der sie vom Fenster des Rektorats aus beobachtet. Doch am Ende beschließen sie, wieder reinzugehen, weil ihnen klar ist, dass es eine Schlägerei gibt, wenn sie weitermachen. Die ersten Schüler, die eintrudeln, haben die Szene gesehen, beginnen mit uns zu diskutieren und gehen nicht rein. Und nach wird die Gruppe größer. Masteno hält es für angebracht, persönlich einzugreifen und tritt in die Vorhalle hinaus, um zu zeigen, dass er auch da ist und fängt an, auf und ab zu gehen. Mir kam er vor wie der Fabrikherr, der vor der Fabrik auf und ab spaziert, in diesen Geschichten, die ich über die ersten Arbeiterkämpfe, die ersten Streiks gelesen hatte. Die gleiche Einschüchterungsmethode. Und wirklich kriegen die Schüler Angst, der eine oder andere sagt, er will reingehen. Tausend Ausreden fallen ihnen ein, obwohl wir uns jede Mühe geben, ihnen klarzumachen, dass wenn wir alle draußen bleiben, Masteno uns nichts anhaben kann. Alle kann er uns nicht feuern. aber da ist zu viel Unschlüssigkeit und zu viel Angst, und ein erstes Grüppchen geht mit gesenkten Köpfen hinein, und es ist wie ein allgemeines Signal. Auch die anderen stürzen hinein, und innerhalb von Minuten sind fast alle drinnen. Nur an die 20 bleiben draußen, und wir sechs und auch Mastino geht wieder rein und grinst zufrieden. Wir machen lange Gesichter. Malva ist ganz fertig, aber Coco lässt nicht locker. Gehen wir rein und machen sie trotzdem, mit denen, die da sind, sagt er. Wir müssen sie trotzdem machen. Jetzt haben wir ohnehin nichts mehr zu verlieren, ruft er. Und so überreden wir die anderen, die Versammlung trotzdem zu machen. Wir gehen alle zusammen hinein und setzen uns in ein leeres Klassenzimmer im Erdgeschoss. Eine Minute sind wir drin und haben noch kein Wort gesagt, da kommt Mastino und brüllt, was wollt ihr hier? Du da und du, ihr seid alle relegiert, hinauf mit euch ins Rektorat, einer nach dem anderen. Und dann geht er wieder und lässt die Tür offen. Skilla gibt der Tür einen Tritt und verbarrikadiert sie. Wir schieben zwei Bänke davor, verharren einen Augenblick stumm. Wir müssen was tun. Blicken uns in die Augen, aber wissen nicht, was tun. Kommen uns vor wie in der Falle. Dann ein Geistesblitz. Und ich habe die Seite aus einer Broschüre vor Augen, die ich in diesem Sommer gelesen hatte, über die Kampfformen in den Fabriken und all das Zeug. Ich habe die Seite genau vor Augen, mit der fettgedruckten Überschrift »Demonstrationszug durch die Fabrik«. Und ich sage, »Demo durch die Fabrik. Einen Demonstrationszug durch die Schule müssen wir machen. Was sagen die anderen dazu?« »Ja, eine Demo in der Schule. Wir gehen in alle Klassen und holen alle raus. Probieren wir es wenigstens. Wir fangen bei der ersten an und machen sie alle durch.« Alle sind einverstanden. Wir gehen auf den Gang hinaus und machen einen kleinen Demonstrationszug und kommen vor das erste Klassenzimmer. Der Unterricht hat schon begonnen. Wir platzen hinein, treten alle schweigend ins Klassenzimmer. Der Lehrer, ein notorischer Liebediener von Mastino, kriegt einen Mordsschreck und tut keinen Muckser. Sämtliche Schüler drehen sich zur Tür. Valeriana ist resolut, wenn sie spricht. Selbstsicher. Nervös, aber bestimmt. Sie hat eine laute Stimme und spricht klar und deutlich. »Der Rektor hat uns alle relegiert«, sagt sie, »weil wir ohne seine Genehmigung eine Versammlung machen wollten. Alle haben es gewusst. Ihr habt es auch alle gewusst, dass wir vorhatten, diese Versammlung zu machen. Schon seit 2 Wochen diskutieren wir darüber. Heute seid ihr aus Angst reingegangen. Aber wenn ihr heute Angst habt, dann habt ihr morgen auch Angst. Und immer. Und wir werden nie selber über unsere Angelegenheiten entscheiden können. Also müsst ihr jetzt gleich was tun. Wir müssen die Versammlung jetzt gleich machen, wir alle, um zu zeigen, dass wir in dieser Schule keine Sklaven sind. Wir müssen sie machen, um das zu machen, was in allen anderen Schulen auch gemacht wird. Um zu zeigen, dass wir selber entscheiden. Denn es ist unsere Schule und nicht die von Mastino. Coco und Skilla blicken den Lehrer drohend an. Wie um zu sagen, wage nicht den Mund aufzumachen. Und der bleibt wirklich ganz still stehen. An einigen Tischen steht jemand auf und es kommen die ersten Kommentare. Jawohl, gehen wir raus. Alle raus. Ja, machen wir die Runde durch alle Klassen. Vom anderen Ende des Korridors kommt Mastino und sieht den Demonstrationszug vor sich. Fängt an zu brüllen, aber jetzt kann er keine mehr Angst machen. Coco bleibt vor ihm stehen und schreit ihm ins Gesicht. Versammlung! Versammlung! Mastino brüllt weiter, rot vor Zorn und droht allen mit Rausschmiss und brüllt, wir sollen in die Klassen zurück. Aber der Demonstrationszug platzt schon in die nächste Klasse hinein. Die Methode besteht darin, alle gleichzeitig ins Klassenzimmer zu stürzen. Valeriana hat ihre Rede erst zur Hälfte gehalten und schon sind alle aufgesprungen, um rauszugehen. Wir brauchen gar nichts mehr zu sagen. Sie haben schon alles kapiert. Der ganze Radau lockt auch alle aus den anderen Klassen. Der Demonstrationszug wächst, das Erdgeschoss ist wie leergefegt. Wir steigen die Treppen zum ersten Stock hoch und gehen in die erstbeste Klasse rein. Jetzt sind es schon so viele Leute, dass nicht alle Platz finden. Und auch hier kommen alle Schüler sofort heraus. Die von draußen reindrängen, stoßen mit denen zusammen, die von drinnen rausdrängen. Wir gehen gar nicht mehr in die anderen Klassenzimmer. Die Schüler kommen überall von selbst heraus, auch im zweiten Stock. Wir sehen, wie sie sich übers Geländer beugen. Wir brüllen, alle raus! Und gehen die Treppen hoch bis in den zweiten Stock. Und als wir oben im Gang ankommen, sind schon alle aus den Klassenzimmern draußen und schließen sich der Demo an. Der Zug steht oben auf der Treppe. Alle drängen hinauf, nehmen die ganze Treppe ein. Man hört Mastino, der unten irgendwas brüllt, aber man versteht ihn nicht, hört nicht, was er sagt. Es herrscht ein unglaubliches Durcheinander. Dann beugen wir uns runter und sehen Mastino drunten im Erdgeschoss, mitten im Treppenhaus. Er rauft sich die Haare und macht ein verzweifeltes Gesicht. Man hört nur, wie er brüllt, die Treppe, die Treppe. Von oben fliegen Papierkügelchen und landen unten an Mastinos Kopf. Dann fliegen vom ersten und vom zweiten Stock Kugelschreiber, Radiergummis, Bleistifte. Bald auch Hefte und Bücher hinab. Alle werfen irgendwas runter auf Mastino, der da unten steht, ganz allein im Treppenhaus. Er versucht sich nicht mal zu schützen, hat die Hände in den Haaren, aber nicht um sich zu schützen, und brüllt immer noch die Treppe, die Treppe. Von den Lehrern ist nichts zu sehen. Die Schuldiener sind verschwunden. Ein paar Lehrer haben sich in die leeren Klassenzimmer geflüchtet und sind eingeschlossen. Eine nach der anderen gehen die Fensterscheiben der Klassenzimmer zu Bruch und man sieht die Lehrer entsetzt dastehen mit dem Rücken an der Wand. Drunten lässt Mastino einen letzten verzweifelten Schrei los, mit dem er sich endlich vernehmlich machen kann. »Die Treppe stürzt ein!« brüllt er. Das Geschrei wird leiser, aber nicht wegen dem, was Mastino gesagt hat, sondern weil die Leute sich schon ziemlich abreagiert haben. Gelso sieht mich durch seine kleine runde Brille an und fragt, was für ein Scheiß brüllt denn dieses Arschloch? Und Coco sagt, der blufft doch nur dort unten. Der weiß nicht mehr, was er tun soll. Mastino hebt die Arme und ruft flehentlich, Kinder, Kinder, hört auf, die Treppe hält das nicht aus, dieses ganze Gewicht, beruhigt euch und kommt runter. Aber die Reihe nach ordentlich, ohne zu rennen, ganz ruhig. Was denn der Reihe nach, hört euch das an, der kann es nicht lassen, rumzukommandieren, ruft Coco. Du nimmst jetzt alle deine Drohungen zurück. Alles nimmst du zurück. Hier, vor allen. Keiner fliegt raus. Und Versammlungen, wann wir wollen. Man hört tosendes Gebrüll. Alle schreien, Versammlung, Versammlung. Mastino dort unten breitet die Arme aus und lässt sie wieder sinken. Und als er zu Wort kommt, sagt er schwer atmend, ja, ja, alles, was ihr wollt, aber kommt sofort runter, ich flehe euch an, ich sage es zu eurem Besten, kommt runter, geht langsam runter, nicht rennen, ich bitte euch, niemand wird relegiert, ihr dürft eure Versammlungen machen, aber kommt bitte runter. Alle brüllen, Sieg, Sieg, aber keiner geht runter, keiner glaubt das Märchen von der einstürzenden Treppe, keiner denkt auch nur einen Augenblick dran. Gelso putzt zufrieden seine Brille, Malva und ich fallen uns glücklich in die Arme. Und immer noch hört man Coco mit heiserer Stimme brüllen, »Jetzt ist es dir wohl vergangen, dich aufzuspielen, was?« Dann fügt er hinzu, »Du bist in Klassen, Mastino, für immer. Komm ins Rektorat, wenn wir dich rufen.« Man hört die Stimme von Valeriana. »Wir gehen jetzt besser in den Hof runter«, sagt sie, »um die Versammlung zu machen. Nur dort haben wir alle Platz.« Und alle rufen, »Einverstanden.« Alle rufen, »Versammlung, Versammlung, im Hof, im Hof.« Und fangen an, runterzugehen. Und statt der Reihe nach runterzugehen, wie Mastino es wollte, rennen sie alle runter, noch dazu hüpfend und laut trampelnd, um ihn zu ärgern, und schieben und drängen. Mastino steht immer noch reglos da, mit erhobenen Armen, den Kopf hochgereckt und brüllt, »Nicht doch, nicht doch, langsam, langsam!« Und wie es dann ausging, wissen ja alle. eine Wahnsinns-Action im alten Weinkeller. Einer war dabei, der war Elektriker und hatte die Stromleitung vom Altersheim angezapft und Elektrokabel verlegt. Einer war Installateur und hatte die Wasserleitung repariert und jetzt hatten wir sogar Wasser. Und einige waren Maurer und hatten ihr Handwerkszeug geholt und angefangen, die Löcher im Fußboden zuzumachen und die Fliesen auszubessern. Es waren welche da, die Schreiner waren und Fensterrahmen bauten, die sie dann mit Plastikplan bespannten. Und hinten im Saal bauten wir gerade aus Balken und Brettern, die wir gefunden hatten, eine große Bühne für die Konzerte und Theateraufführungen, die wir machen wollten. Das Einweihungskonzert war schon angekündigt auf Plakaten und Flugblättern, die von Genossen überall verteilt wurden. Auch 3, 4 Alte aus dem Altersheim nebenan waren gekommen, die sich an früher erinnerten, als der Weinkeller noch eine Schenke war und riesige Fässer drin standen, Tische und Bänke von einer Wand zur anderen. Denn dies war der Treffpunkt der Bauern gewesen, wo sie zusammensaßen, Wein tranken und Karten spielten, und wir versprachen ihnen, die Fässer und Bänke wieder aufzustellen und Wein auszuschenken wie früher. Dann kommt eine Gruppe von Genossen zurück, die ausgeschwärmt waren, um für das Konzert zu werben. Die kommen zurück, die Autos voller Zeug zum Essen. Wir dachten, die haben es geklaut und regen uns darüber auf. Tatsächlich aber haben sie alles von irgendwelchen Geschäftsleuten geschenkt bekommen. Kistenweise Getränke und Teigwaren. Und dann kamen ein paar Jungs aus Neapel, die in einer Pizzeria arbeiten. Die kamen mit Bergen von Pizza. Und so gab es für alle zu essen. Inzwischen hatten sich die ersten Arbeitsgruppen gebildet und sich in den Räumen im ersten Stock eingerichtet. Valeriana und eine Gruppe von Frauen taten sich zusammen, um eine selbstverwaltete Beratungsstelle zu gründen. Andere arbeiteten ein Gegeninformationsprogramm über leichte und schwere Drogen aus. Wieder andere beschäftigten sich mit Ernährung und Gegenkultur oder mit Musik, Kino, Theater. Es wird beschlossen, zu Jugendgruppen anderer Städte, von denen wir gehört hatten, Kontakt aufzunehmen, zwecks Erfahrungs- und Informationsaustausch und um mit ihren Zeitungen und Papieren ein Dokumentationszentrum zu gründen. Und in einem anderen Zimmer im Obergeschoss lief bereits das Pressezentrum auf vollen Touren, mit Schreibmaschinen und Vervielfältigungsgeräten, Berge von Flugblättern, Kommuniqués, Ankündigungen, Manifesten stapelten sich auf den Tischen im Pressezentrum und warteten darauf, verteilt zu werden. Dann kommt der Abend des Konzerts. Die Musikbands aus verschiedenen Ortschaften der Umgebung treffen ein. Die Anlage ist fertig, die Lampen sind fertig, die Lampen werfen bunte Flecken an die frisch getünchten Wände des Saals. Die Bands fangen an zu proben, spielen alle durcheinander und die sich überlagernden Klänge schallen auf die Straße hinaus, breiten sich in alle Richtungen aus. Die Leute kommen in Scharen. Junge Leute von überall her und auch weniger junge. Die Straße vorne wird zum Parkplatz von Autos, völlig verstopft. Drinnen ein Meer von Köpfen, alle sitzen auf den Bänken und am Boden und stampfen mit den Füßen auf den Boden, das alles dröhnt, während sich die bunten Lichter immer schneller drehen. Ich schaue mich nach China um und sehe sie neben Gelso an der Wand lehnen. Sie lacht, ihr Kopf bebt vor Lachen, das Haar verdeckt ihr Gesicht, und als sie den Kopf wieder hebt, sieht sie mich und winkt und bedeutet mir, zu ihr zu kommen. Das Fest war auf dem Höhepunkt. Es herrschte Euphorie, große Begeisterung. In einem Fort kamen und gingen Leute. Ein unbeschreibliches Durcheinander. Alle waren von dem Raum begeistert. Alle sagten, wir sollten drinnen bleiben, um jeden Preis drinnen bleiben. Sagten fantastisch, was ihr hier gemacht habt. Die Band spielte in voller Lautstärke. Mitten in der Menge stoß ich auf Skiller, der einen Schraubenschlüssel von einem halben Meter Länge in der Hand hat und sagt, hier sind mir zu viele Ausgeflippte. Wenn ich einen mit der Nadel sehe, dem schlage ich den Kopf ein. Skiller war der Einzige hier drin, der schlechte Laune hatte. Alle schauten zur Bühne, wo einer gerade sang, es macht mir großen Spaß, Musik zu machen und mit meinen Liedern Hiebe auszuteilen, aber leben kann ich davon nicht, denn ich spiele hundsmiserabel, ich bin ein Rowdy, bin nur auf Eroberung aus, ich bin ein bisschen brutal, aber ich schwöre dir, ich bin ganz normal. Und ich stellte mich mit China ganz vorne an die Bühne und blieb dort stehen, eng umschlungen mit China, während die Musik in voller Lautstärke spielte. Plötzlich bricht die Musik ab, Skiller ist auf die Bühne gestiegen und sagt ins Mikrofon, draußen steht der Kulturassessor mit einer Botschaft vom Bürgermeister und von der Gemeindeverwaltung. Die Leute lachen höhnisch und rufen, »Bringt ihn rein, wir fressen ihn auf!« Der Kulturassessor ist jung, klein, nervös, mit Schnurrbärtchen, hellem Staubmantel, einer von den 68ern. Er wartet geduldig, bis die Stimmen leiser werden und ihn zu Wort kommen lassen. Dann sagt er, »Ich muss euch mitteilen, dass die Situation sich zugespitzt hat. Wir haben soeben einen Anruf vom Polizeichef bekommen, der uns die Räumung innerhalb der nächsten 24 Stunden ankündigt. Im Namen der Gemeindeverwaltung und des Bürgermeisters wiederhole ich den Appell an eure Vernunft und euren gesunden Menschenverstand. Räumt dieses Gebäude und wir versprechen euch einen Raum in der neuen Mehrzweckhalle, sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind.« Überall im Saal geht ein Geschrei und Krakehle los. Dann ergreift Nocciola das Wort. »Du hältst dich wohl für sehr schlau. Erst kommt ihr daher und sagt, wir seien Provokateure und Faschisten, dann wollt ihr uns plötzlich einen Raum geben. Euch geht doch nur die Muffe wegen eurer Gemeindeverwaltung. Denn wenn es nach euch ginge, hättet ihr als Erste die Polizei gerufen. Aber wir wissen ganz genau, dass die Geschichte von der Mehrzweckhalle ein Märchen ist. Man braucht doch nur an das Desinteresse zu denken, das ihr für unsere Probleme immer gezeigt habt.« »Nein, nein«, unterbricht ihn der Assessor mutig. »Das ist eine Verleumdung. Die Probleme der Jugendlichen sind etwas, das uns sehr am Herzen liegt. In unserem Haushalt sind beträchtliche Ausgaben für die Jugendlichen und für die Kultur vorgesehen. Aber es gibt eben bestimmte Fristen, die einzuhalten sind. Ich kann euch jedoch versichern, dass auch eure Probleme in Kürze eine angemessene Lösung finden werden.« »Ihr hättet zuerst mal mit uns reden sollen«, sagt er in versöhnlichem Ton. »Hättet euch vertrauensvoll an uns wenden sollen. Gemeinsam hätten wir schon eine angemessene Lösung gefunden. Ich halte die Forderungen, die hinter eurer Aktion stehen, für legitim. Was aber nicht legitim ist, das ist die Form, in der ihr sie durchsetzen wollt. Wir müssen gemeinsam eine andere Form finden. Aber vorher müsst ihr den Weinkeller räumen, bevor etwas passiert, was nicht wieder gut zu machen ist.« Den Leuten reicht es. »Raus, raus«, rufen alle. »Ich warte auf eine Antwort. Ich gehe hier erst raus, wenn ich eure Antwort habe. Egal, ob positiv oder negativ. Kann er noch sagen, dann bittet Valeriana von der Bühne aus um etwas Ruhe und sagt, die Entscheidung müsse von der Versammlung getroffen werden und wir müssten alle darüber diskutieren, aber nicht in seiner Gegenwart. Und wenn er wolle, könne er draußen warten und wir würden ihm unsere Entscheidung mitteilen.« Skilla begleitet ihn hinaus und bevor er von der Bühne steigt, reckt er den Arm mit dem Schraubenschlüssel hoch. Stürmischer Applaus bricht los, alle brüllen und wir vom Kollektiv wissen nicht recht, was tun. Beratschlagen einen Augenblick, dann nimmt Cotonio das Mikrofon. »Genossen, wir dürfen hier nicht weg angesichts des angedrohten Eingreifens der Polizei. Wenn wir jetzt freiwillig räumen und die Erpressung durch den Bürgermeister und die Parteien hinnehmen, dann haben wir verloren. Wir müssen jetzt entscheiden, was besser ist. Ob wir hier bleiben und das besetzte Gebäude verteidigen sollen, was bedeutet, dass es zum Zusammenstoß kommt, oder ob wir nicht hier bleiben sollen. Ich finde, so wie es im Augenblick aussieht, sollten wir es lieber nicht zum Zusammenstoß kommen lassen. Das würde die Bewegung kaputt machen, egal ob wir den Kampf gewinnen oder nicht. Denn politisch verlieren wir auf jeden Fall, und auch wenn wir den Kampf gewinnen, werden wir vor einer unhaltbaren Situation stehen. Wir müssen entscheiden, was am besten ist für das Wachstum und die Stärkung der Bewegung. Und daher besteht das Hauptproblem nicht darin, den Weinkeller um jeden Preis zu halten, sondern darin, die Stärke zu bewahren, die wir uns geschaffen haben. Und deshalb müssen wir die freiwillige Räumung verweigern, die sie uns vorgeschlagen haben. Aber wir müssen auch den Zusammenstoß verweigern, und sei es eine Minute vorher. Wir müssen autonom entscheiden, wann und wie wir räumen. Wenn wir aufgrund einer autonomen Entscheidung räumen, dann bleibt unsere politische Stärke unangetastet und wir können die Kämpfe dieser Bewegung um die Eroberung eines Freiraums morgen fortführen, wir können neue Besetzungen machen und neue Kämpfe. Wenn wir es aber zum Zusammenstoß kommen lassen, dann setzen wir alles aufs Spiel und wir verlieren meiner Meinung nach alles. Viele zogen ein Gesicht, auch wenn die Mehrheit Ortica zustimmt. Aber für die allgemeine Euphorie war das wie Wasser aufs Feuer. Jedenfalls wird unser Standpunkt diskutiert und so lassen wir den Bürgermeister ausrichten, dass die Versammlung beschlossen hat, die Besetzung fortzuführen bis zum Letzten. Dann aber kommen wir zum Entschluss, dass wir nicht alle hier bleiben und auf den Überfall warten können. Es sind um die 400 Leute da, die können unmöglich alle hier bleiben und im letzten Augenblick weggehen. Besser, wenn es nur wenige machen, weil es dann leichter ist, abzuhauen. Es brauchte Geduld, alle davon zu überzeugen. Keiner wollte gehen. Keiner wollte sich damit abfinden, dass das Fest schon aus war. Am Ende sind sie doch gegangen, bauten alles ab, schleppten alles hinaus, was nicht hierbleiben musste, und zum Schluss waren nur noch wir vom Kollektiv da. 60 Mann, alles in allem. Im Saal werden Kerzen angezündet und die Deckenlampen gelöscht. Die Stimmung der Abende vorher kehrt zurück, Schlafsäcke werden ausgerollt und die Leute legen sich hin. Nur dass diesmal keiner Lust hat zu reden oder zu singen, Geschichten zu erzählen, Pläne zu machen, Joints zu drehen, zu vögeln. An diesem Abend hat jeder einen Stock oder einen Prügel neben dem Schlafsack liegen. Ich sehe Valeriana da sitzen, an eine Säule gelehnt. Sie raucht, starrt zu den geometrischen Schattenmustern an den Kreuzbögen hinauf. Ich gehe mit China zu ihr und sehe, dass ihre Augen einen leichten Glanz haben. Was ist denn, Valeriana? Scheiße, die ganze Arbeit für den Arsch. Mir hat es hier so gut gefallen. Einen so schönen Platz finden wir nicht wieder. Wenn wir irgendeine verfallene Hütte mitten auf dem Land besetzen, dann lassen sie uns die vielleicht. Aber ein Haus wie dieses, mit dem sie doch gar nichts anfangen können, das lassen sie uns nicht, diese Scheißtypen. Ab und zu kommt einer von den Wachposten herein, um sich ablösen zu lassen. Draußen ist es lausig kalt. Auch drinnen ist es nicht mehr sehr warm. Wir legen den Schlafsack auf den Boden und ich schlüpfe hinein, so wie ich bin. Der Boden ist hart, aber ich bin müde. Und so kommt es mir trotzdem bequem vor. China zieht ihr Herrenjackett mit Hahnentrittmuster aus, rollt es zusammen und schiebt es mir unter den Kopf. So liegen wir bequemer, sagt sie und schlüpft zu mir hinein. China ist nicht müde und singt leise vor sich hin. Ich bin ein großer Rowdy, bin der Beste vom ganzen Fest, komme ja nicht in den Weg, sonst wird es dir schlechter gehen. Sie sind uns schon in den Weg gekommen, sage ich mit geschlossenen Augen. Hoffentlich wird es uns jetzt nicht auch noch schlecht ergehen. Aber China singt weiter. Manchmal nimmt es ein böses Ende, wenn ich mich schlecht benehme. Aber auch im Knast wollte ich jeden Abend ausgehen. In der Stadt haben die Jugendgruppen ein Fest auf dem Domplatz organisiert. China und ich fahren allein im Zug hin. Wir kommen zu früh zur Verabredung mit den Freunden. Es sind schon massenhaft Leute da, großes Polizeiaufgebot. Ringsherum werden Parolen an die Mauern und auf den Boden geschrieben. Wir haben ein Recht auf Freiraum oder mehr Lust statt Frust oder holen wir uns das Leben zurück. Die Bullen beginnen Druck zu machen, wollen uns vertreiben. Es gibt ein paar Keilereien. Tränengaspatronen gehen los, die keinem Angst machen. Aber dann schaffen sie es, sich einen Genossen zu schnappen und ein bisschen auf ihn einzuknüppeln. Wir ziehen vom Platz ab, aber in den Straßen ringsum fangen wir an, Pflastersteine rauszureißen und damit die Taschen zu füllen. Am Treffpunkt kommen mittlerweile große Gruppen an, vor allem aus den Ghettovierteln der Außenbezirke. Wir versuchten Ketten zu bilden und es kommt eine recht ansehnliche Schlange dabei heraus. Wir sehen die anderen von unserer Gruppe. Alle sind gekommen, haben sich in kleinen Grüppchen unter die anderen gemischt. Die Spitze des Demonstrationszugs marschiert entschlossen los in Richtung Domplatz. Ein Transparent wird hochgehalten, auf dem steht: Es ist Zeit zu rebellieren. Wir sind im Karneval. Man sieht es am Konfetti und an den Luftschlangen auf dem Boden. Die Familien führen ihre als Zorro Sandokan oder schwarzer Korsar maskierten Kinder aus. Wir drehen eine Runde um den Domplatz und in diesem Moment bricht der Tumult aus. Denn die Carabinieri greifen das Ende des Demonstrationszugs an, schießen Salven von Tränengaspatronen ab, die Luft wird sofort unerträglich, allen tränen die Augen, die Familien geraten in Panik, rennen hinter ihren Zorros, Sandokans und schwarzen Korsaren her, die bei der wilden Flucht verloren gegangen sind. China und ich bleiben bei einer Gruppe stehen, die mit Pflastersteinen schmeißt, und entdecken neben uns Cotonio, Valeriana und Nocciola. Wir sehen die Carabinieri zum Angriff stürmen, da schieben einige Genossen ein paar Autos quer auf die Straße, ein paar Mollys auf die Autos und die Carabinieri sind nicht mehr zu sehen hinter den Flammen und schwarzen Rauchschwaden. 100 Meter weiter vorn nehmen sich ein paar Leute gerade einen Rolls-Royce Metallic vor, gehen mit Knüppeln und Eisenstangen auf die Karosserie los. Ein Steinhagel gegen die Fenster, dann auch hier ein Molly und der Bonzenschlitten brennt lichterloh. Wir spielen mit den Carabinieri noch ein bisschen Haschen auf den Straßen im Zentrum. Zum Schluss zerstreuen wir uns und treffen uns alle am Bahnhof wieder. Allen brennen die Augen und wir reiben und reiben, auch wenn es davon noch schlimmer wird. Und dazu der Gestank von Tränengas in der Nase. Wir waschen uns die Augen am Brunnen. Da kommt Malva, die gestolpert ist, kam mit hohen Absätzen und hat sich die Nase aufgeschlagen. Die ganze Nase ist aufgeschürft. Gelso ist wie immer die Brille runtergefallen und jemand hat sie im Durcheinander zertreten und jetzt sieht er fast nichts mehr. Verbena hat einen Haufen Gas eingeatmet. Ihr ist schlecht, sie muss fast kotzen. Da kommt Ortica, klappt seinen Regenmantel auf und zeigt uns einen Gummiknüppel. Schwarz und lang. Beinahe hätten wir noch was ganz anderes mitgebracht, stimmt's, Coco? Coco hatte eine Knarre auf der Straße gefunden. Die haben sogar eine Knarre verloren. Ihr hättet Coco sehen sollen. Wie ein Vogelstrauß kam er angelaufen mit der Knarre in der Hand. Alle lachten und applaudierten, aber dann haben wir sie weggeworfen. Was sollten wir denn mit einer Knarre? Ein andermal an einem Abend Mitte April bringen sie im Fernsehen die Meldung vom Mord an einem Genossen. Ein Faschist hat auf ihn geschossen. 17 Jahre war er alt. Die Reaktion erfolgt sofort direkt und spontan. Am nächsten Morgen treffen wir uns alle im Zug zur Stadt, die gleichen Mienen, die gleichen Turnschuhe, Jacken, Umhängetaschen, Schals, Tücher, Handschuhe, Mützen. Die Waggons sind voll, die Leute stehen auf den Gängen, keiner spricht und an jedem Bahnhof steigen noch mehr zu. An den Häusermauern in den Dörfern, durch die wir fahren, sehen wir die frisch geschriebenen Parolen. Die gleichen Worte, die auch auf den schweigenden Gesichtern der Genossen zu lesen sind. An den letzten Haltestellen der Außenbezirke steigt eine Flut von Leuten ein, die sich auf den Plattformen drängen. Sie haben Plastiktüten dabei, in denen die Schutzhelme sind, und unter den Jacken Schraubenschlüssel, Stöcke, Eisenstäbe. In der Tasche schleudern, murmeln, bolzen. Als wir ankommen, füllt ein langer Demonstrationszug den ganzen Bahnsteig aus und bewegt sich die Treppe hinab zur U-Bahn. Keiner löst eine Fahrkarte. Auch die Fahnen und die langen Stangen der Transparente werden mit in die Waggons genommen. Jemand versucht, ein Lied anzustimmen, doch die Atmosphäre ist düster, bedrohlich. Wir kommen zur Universität, auf dem Platz vor der Uni ein Heer von Menschen, aber nicht nur Studenten, nicht nur Junge, sondern Leute jeden Alters, auch ältere Arbeiter im Overall mit roten Halstüchern. Der Demonstrationszug hat sich schon aufgestellt, wartet auf den Abmarsch. Die Leute vom Ordnungsdienst mit Tüchern vorm Gesicht bis unter die Augen und dicken Stöcken, an denen kleine rote Fähnchen befestigt sind. Ein dumpfes Brodeln, dann ein Schrei und der Slogan ertönt: Genosse, dein Tod wird gerecht. Alle gemeinsam wie Donner rollen und der Zug marschiert ab. Vor dem Justizpalast, vor den Treppen, hat die Bereitschaftspolizei Aufstellung genommen, in voller Kriegsausrüstung, die Tränengaspatronen an der Mündung der Gewehre aufgesteckt die Visiere runtergeklappt. Der Zug hält plötzlich an und Parolen gegen die Polizisten werden gerufen. Die Spannung steigt auf 1000, der Zug setzt sich erneut in Bewegung und bleibt wieder stehen. Auf einem Platz sehe ich einen schmächtigen Alten mit einem roten Tuch um den Hals, der auf den Sockel des Obelisks mitten auf dem Platz gehievt wird und die Trompete an die Lippen setzt und Il Silenzio spielt. Und augenblicklich tritt beklemmende Stille ein. Nur die hohen Töne der Trompete sind zu hören, als die Trompete verstummt, ein Schrei, ein ungeheuerlicher Schrei. Tausende von Fäusten fahren in die Höhe, alle bewaffnet mit Schraubenschlüsseln und Eisenstangen. Sämtliche Geschäfte in den Straßen, durch die wir kommen, sind geschlossen. Alle Rollläden runtergelassen und auf einmal setzen alle die Helme auf, Reihe um Reihe sehe ich sie auftauchen, eine endlose Fläche bunter Helme wie ein Meer bunter Kugeln, weiß, rot, blau, grün, schwarz. Der Zug bleibt in der Allee stehen, in Höhe einer Querstraße. Da vorne ein paar Meter weiter in der Querstraße ist eine Polizeisperre. Autos, Jeeps, Gefangenentransporter von Polizei und Carabinieri, die das Parteilokal der Faschisten schützen, das wenige Meter hinter der Absperrung liegt. Die Spitze des Demonstrationszugs mit dem Ordnungsdienst bleibt ein paar Meter vor der Absperrung stehen. Schraubenschlüssel und Eisenstangen werden drohend erhoben. Polizei und Carabinieri rücken zusammen und schützen sich mit den Schildern. Ein Steinhagel bricht los, der kein Ende nehmen will. Man hört den dumpfen Aufschlag der Steine, die gegen die Schilde und Helme der Polizisten prasseln. Zu Dutzenden fliegen Mollys durch die Luft, dann schlagen Flammen hoch, gelb, rot, blau, bilden eine riesige Feuermauer dicht vor uns. Einige Jeeps haben Feuer gefangen. Die Polizisten brechen aus den Reihen, rennen alle davon, stolpernd, sich gegenseitig niedertrampelnd auf ihrer Flucht. Wieder fliegen Mollys und noch mehr Autos fangen Feuer. Eine schwarze Rauchwolke. Man sieht nichts mehr. Dann sind die dumpfen Aufschläge der Tränengaspatronen zu hören, die von allen Seiten auf uns niederprasseln. Zu Dutzenden. Eine Ladung von Tränengaspatronen, die auf uns niederhageln. Im Nu ist die Luft nicht mehr zu atmen. Die Cordons des Ordnungsdienstes weichen zurück bis zur Einmündung der Querstraße. Bleiben hinter der Einmündung an der Allee stehen. Der Zug hat sich aufgelöst. Und plötzlich hört man vom Ende der Allee her laut und schrill die Sirenen einer Kolonne Polizeijeeps. Die Sirenen kommen immer näher, immer lauter, überall höre ich Geschrei, dann rennen die Leute auf einmal alle zur Seite auf die Gehsteige zu und plötzlich taucht in der sich teilenden Menschenmenge ein riesiger Polizeijeep auf, grau-grün, in rasender Fahrt und streift uns. Auch ich renne auf dem Gehsteig weiter, noch mehr Jeeps der Kolonne kommen angerast, die Sirenen sind dicht neben uns, zerfetzen uns das Trommelfell. Steine und ein paar Mollys fliegen gegen die Autos, deren Fenster mit Eisengittern geschützt sind. Bei einem schießen an der Seite Flammen hoch. Es sind so viele, sie scheinen kein Ende zu nehmen. Von den Gehsteinen aus schmeißen die Genossen immer noch Steine und Molotow-Cocktails. Schießen mit ihren Schleudern Stahlkugeln. Einen Jeep sehe ich im Zickzack mitten auf der Straße fahren und dann genau auf den Gehsteig zusteuern. Die Leute drücken sich an die Häusermauern, klettern die Schaufenstergitter der Geschäfte hoch auf die Fenstersimse im ersten Stock. Die Jeeps fahren auf den Gehsteig hinauf und rasen dicht an den Häuserwänden entlang, streifen uns. Ich klettere an einem Schaufenstergitter hoch, alle versuchen irgendwo hochzuklettern, aber es ist nicht für alle Platz. Die Leute klammern sich aneinander. Die Jeeps fahren auf den Gehsteigen dicht an den Häusermauern entlang und streifen uns. Einer, zwei, drei, ich halte den Atem an und schließe die Augen. Neben mir schreit jemand vor Entsetzen, ich hänge immer noch am Gitter, als die Kolonne schon vorüber ist und sehe das letzte Auto, das uns gestreift hat und dann mit einem plötzlichen Ruck auf die Straßenmitte zusteuert. Höre laute Schreie, die von der Stelle kommen, auf die das Auto zugesteuert ist. Ein entsetzliches Gebrüll, laute Schreie. Ich sehe viele Genossen zu der Stelle rennen. Ich kann nichts sehen in dem Rauch und durcheinander. Alle haben rote tränende Augen vom Tränengas. Ich klettere von meinem Gitter runter und laufe mit anderen zu der Stelle. Wir stoßen mit denen zusammen, die aus der Gegenrichtung kommen. Verzweifelte Gesichter, weit aufgerissene Augen. Manche nehmen sich die Tücher ab. Einer rauft sich die Haare. Ich kann nicht erkennen, was passiert ist. Eine Schar Genossen steht im Halbkreis da. Einige weinen, aber nicht wegen dem Tränengas. Einige schluchzen. Ein junges Mädchen ruft etwas, das ich nicht verstehe. Dann sehe ich weiter vorn den blutigen Körper am Boden, sehe die lange dunkle Blutspur, und sehe ein Stück davon entfernt, die rötliche Masse des Gehirns, das aus dem vom Rad des Polizeijeeps zermalmten Kopf gespritzt ist. Das Auto hält in einem dunklen, von alten Häusern mit abblätterndem Putz umstandenen Hof. Die Häuser sind zur Hälfte unbewohnt, wie an den wenigen erleuchteten Fenstern zu sehen ist. Ich bin mit China und Ortica und Nocciola gekommen. Gleich nach uns kommt Skillas Auto mit Cotonio, Valeriana und Gelso. Der Lichtkreis der Taschenlampe huscht über Grasbüschel, Balken, Flaschenscherben, zerbrochene Ziegel. Dann steigen wir eine steile Holztreppe hinauf mit wackeligem Geländer, knarrenden Stufen. Skilla steckt den Schlüssel ins quietschende Schloss. Ein Stoß mit der Schulter und wir treten ein. Es riecht dumpf und muffig. Skilla knipst die Lampe an, die an einem morschen Kabel von der Decke baumelt. Ein paar alte Möbel, Stockflecken an den Wänden und ein Plakat von Humphrey Bogart über einem Bett mit hohem, metallenem Kopfteil. Wir setzen uns um den Tisch auf die geflochtenen Stühle. Cotonio und Valeriana setzen sich aufs Bett, denn es sind nicht genug Stühle für alle da. Und Skilla nimmt eine Flasche Whisky von einer schiefen Kredenz und stellt sie mit ein paar Gläsern auf den Tisch. »Ihr wisst, wozu wir uns hier treffen«, sagt Ortica. »Es geht darum, die verschiedenen Zielsetzungen zu beurteilen, die sich innerhalb der Bewegung gebildet haben. Es gibt eine Fraktion, die bewaffnete Aktionen macht, in der Illusion, Avantgarde zu sein und damit automatisch ein Anwachsen der gesamten Bewegung zu bewirken. Nun sind wir im Prinzip nicht gegen solche Methoden, weil wir alle genau wissen, dass man sich nicht als konsequent revolutionär bezeichnen kann, ohne sich dem Problem der Gewaltanwendung zu stellen und der Notwendigkeit, eine Gegenmacht zu errichten, die ebenso gewalttätig oder sogar noch gewalttätiger ist als diejenige, die der Staat tagtäglich ausübt. Wir müssen diese Genossen dennoch kritisieren, denn wir sind der Ansicht, dass die Schaffung und Anwendung von Gegenmacht innerhalb der ganzen Bewegung stattfinden muss. Das Bewusstsein ist inzwischen auf breiter Basis vorhanden. Man braucht nur die Berichterstattung anzusehen. Die Anwendung von Gewalt greift immer mehr um sich, überall, wo um etwas gekämpft wird. Illegale Aktionen sind zur normalen Praxis der Massen geworden. Jetzt geht es darum zu diskutieren, ob wir jetzt einen von der Masse der gesamten Bewegung getragenen Sprung nach vorne für möglich halten, der nichts anderes beinhalten kann als die organisierte Gewalt oder, wenn man so will, das Problem des bewaffneten Kampfs. Cotonio steht schwankend vom Bett auf, nimmt die Flasche vom Tisch und gießt Whisky in die Gläser. Auch Skilla ist aufgestanden und kramt in einer alten Truhe in einer Ecke des Zimmers. Sinnlos jetzt in allen Einzelheiten zu erzählen, wie sich das alles abgespielt hat, was passiert ist bei diesem Treffen, das sich bis zum Morgengrauen hinzog und das auch unser letztes Treffen war. Denn danach haben wir uns gespalten. Und dann haben wir uns nicht wiedergesehen. Damals ging es heiß her. Es kam zu einem Streit, der fast in einer Schlägerei endete. Cotonio brüllte irgendwann: »Gewisse Leute wollen jetzt einfach nicht einsehen, dass wir uns jetzt objektiv im Kriegszustand befinden, und das nicht einsehen zu wollen, ist purer Opportunismus. Diese Leute wollen ihre Verantwortung als Revolutionäre nicht voll und ganz auf sich nehmen. Und wer nicht einsehen will, dass wir uns objektiv in einer Kriegssituation befinden, muss bekämpft und ausgestoßen werden.« »Was denn für ein Krieg?« schrie Ortica. »Der Krieg, von dem du sprichst, den du meinst, ist doch genau der Krieg, den sie wollen. Und der hat nichts, aber auch gar nichts mit all dem zu tun, was wir bisher gemacht haben und was wir bisher gedacht haben. Du glaubst und bist überzeugt, dass unser Ziel die Eroberung der Macht ist, so wie sie ist. Und deshalb geht es für dich jetzt einzig und allein darum, zu siegen oder zu verlieren.« Skilla kam zum Tisch zurück und legte zwei Pistolen drauf. Eine größere mit Trommel und eine kleinere. »Musstest du wirklich die Knarren anschleppen?« sagt China. Skilla warf ihr einen bösen Blick zu. »Das eine ist ein Revolver und das andere eine Pistole«, sagte er. Nahm eine davon mit geübtem Schaft lässig in die Hand, drückte mit dem Daumen auf den Griff und zog das Magazin heraus. Dann nahm er die Patronen heraus und legte eine nach der anderen in einer Reihe auf den Tisch. Die gefüllten Whiskygläser standen immer noch auf dem Tisch. Keiner dachte daran zu trinken. Die Spannung im Zimmer stieg. Die Fronten waren klar. Auf der einen Seite Skilla, Cotonio, Valeriana, auf der anderen Ortica, Nocciola, China und ich. Nur von Gelso wusste man nicht recht, auf welcher Seite er stand. Er war schrecklich nervös, blieb stumm, putzte nur in einem Fort die Gläser seiner kleinen runden Brille und nagte an seinen Fingernägeln. Wir hielten es für Wahnsinn, im Namen der Bewegung über den Schritt in die Illegalität zu entscheiden. Mit einem Schlag alles auszulöschen, was wir bisher gemacht hatten. Die Kampfbewegung tausender von Menschen sausen zu lassen, um 20 oder 30 Mann hoch Krieg zu spielen. Es endete bei Morgengrauen mit Gebrüll und gegenseitigen Beschimpfungen. Skilla spielte immer noch mit seinen Waffen herum und als Nocciola ihn irgendwann bat, damit aufzuhören, griff Skilla blitzschnell nach dem Revolver und zielte damit auf ihn. »Ich schieß dir ein Loch in den Schädel«, sagte er. Wir erstarrten alle. Es wurde ganz still. Nur die Tropfen, die vom Wasserhahn ins Becken fielen, waren zu hören. Alle schauten auf Skilla, der mit ausgestrecktem Arm die Pistole auf Nocciola richtete. Wir wussten alle, dass sie nicht geladen war. Aber darum ging es gar nicht. Wir standen auf und gingen weg. Ortica, Nokiola, China und ich. Die anderen blieben dort am Tisch sitzen. Auch Gelso, der den Kopf gesenkt hielt und Fingernägel kauend auf den Tisch starrte, auf dem die Waffen waren und die Gläser mit dem Whisky, den niemand getrunken hatte. Nach diesem Abend haben wir sie nicht wieder gesehen. Sicher waren sie in eine andere Stadt gezogen, denn mit dem Schritt, den sie zu tun gedachten, konnten sie nicht hier in der Gegend bleiben, wo sie zu bekannt waren. Valeriana, Cotonio und Skilla sah ich nicht wieder. Gelso hingegen traf ich einmal zufällig, aber wir vermieden es beide, über das zu sprechen, was geschehen war. Gelso kam mir geziert vor. Er, der alte Freak, trug jetzt seriöse Kleidung, Jackett und Schlips, kurz geschnittenes Haar. Und aus seinen runden Brillengläsern waren quadratische geworden. Dann sahen wir auch ihn nicht mehr. Und so war es aus und vorbei mit unserem Freundeskreis. Inzwischen verstrich dort im Hof die Zeit und nichts geschah und als es Zeit war, raufzugehen. Wir waren nämlich im Volleyballhof an jenem Tag, aber niemand spielte Volleyball. Alle spazierten auf und ab und tauschten dabei diese raschen Blicke. Und ab und zu ein paar leise Worte, und die Zeit verging und nichts geschah. Ich rechnete mit einer Messerstecherei, aber es passierte gar nichts. Als es soweit war, dass die Wärter kamen, um die Leute in die Zellen zurückzubringen, gingen die Leute jedenfalls ganz normal hinauf, ganz ruhig. Alle gingen also hinauf, und ich war bei den Letzten, die raufgingen, und plauderte mit einem Genossen und dachte nicht im Entferntesten, dass es gerade jetzt ein derartiges Remi-Demi geben würde. Ich kam in meine Zelle, und es waren kaum ein paar Minuten vergangen, seit ich in der Zelle zurück war, als ich Geschrei hörte von der Rotunde her. Ich muss erklären, was die Rotunde ist. Der Hochsicherheitstrakt der Haftanstalt, wo wir waren, war ein kleiner, rechteckiger, dreistöckiger Bau. Erdgeschoss, erster Stock und zweiter Stock. Und jedes Stockwerk war in zwei Trakte aufgeteilt. Zwischen den beiden Trakten waren in allen Etagen zwei Sperrgitter und zwischen den beiden Gittern war ein Raum. Das war die Rotunde. Eben diese Rotunde, auf die die Treppen mündeten, und von dort dirigierte man die Leute in den einen Trakt oder den anderen Trakt, in den rechten Trakt auf der einen und den linken Trakt auf der anderen Seite. Ich war im linken Trakt der obersten Etage, also der zweiten Etage. Im ersten Stock waren die normalen Gefangenen und im Parterre die sogenannten Hausarbeiter. Das sind Häftlinge, die auf den Gängen Dienst tun, Essen ausgeben und die Gänge putzen und so weiter. In der obersten Etage waren dagegen alle Politischen untergebracht. 60 Politische waren wir, und dazu ist noch anzumerken, dass in den letzten Tagen auch die große Mehrheit der Häftlinge Politische wie auch Normale hierher gekommen waren, die in einem anderen Sicherheitsgefängnis eine Mordsrevolte gemacht hatten und dann hierher verlegt worden waren. Eine sehr schlimme Revolte war das gewesen. 2 Tote hatte es gegeben. 2 Häftlinge waren getötet worden, die als Verräter galten, und praktisch das ganze Gefängnis war verwüstet worden. Und so war jetzt bei uns hier die Etage der Politischen gerammelt voll. Da war kein Platz mehr frei. Wir waren 60 und alles war gerammelt voll. Ich war damals mit 4 anderen Genossen in der Zelle und hörte Geschrei von der Rotunde her, wildes, aufgeregtes Geschrei, und die Wärter, die im Korridor in unserem Trakt auf- und abgingen, sah ich zuerst zur Rotunde am Ende des Traktes rennen, und in den Zellen kamen alle an die Gitter zum Korridor. Und einen Augenblick später kamen die Wärter schreiend zurückgelaufen und fingen an, die Eisentüren zuzuschlagen, denn die Zellen haben ein Gitter und davor noch eine Eisentür. Und dank eben dieser Kämpfe in diesem anderen Gefängnis hatten wir durchgesetzt, dass die Tür den ganzen Tag offen stehen durfte und nur zwischen 11 Uhr abends und 7 Uhr morgens geschlossen wurde. Es war also Nachmittag und die Eisentüren standen offen, und so war die erste Reaktion der Wärter, als sie merkten, dass die Wärter in der Rotunde von 2 Genossen als Geiseln genommen wurden, denn damals ging man jeweils zu zweit hinauf, was dann abgeschafft wurde, und als diese beiden Genossen also oben in der Rotunde ankamen, zogen sie die Messer, die sie bei sich hatten, und nahmen die Wärter gefangen, nahmen sie als Geiseln, und mit der Drohung, sie umzubringen, Vielmehr nahmen sie den Wärtern die Schlüssel ab, die diese ja bei sich hatten, und schlossen selbst die beiden Sperrgitter zu den beiden Flügeln auf. Zum rechten Flügel auf der einen, zum linken Flügel auf der anderen Seite. Und so war den Wärtern, die sich in den beiden Flügeln befanden, der Weg abgeschnitten. Sie steckten in der Falle. Denn am einen Ende des Korridors war das Gitter zur Rotunde, wo die Genossen waren, die die Wärter gefangen genommen hatten. Und am anderen Ende des Korridors waren die großen Fenster, hinten im Korridor. Und so gab es für die Wärter keinen Ausweg mehr. Sie waren in Panik, auch weil sie nicht wussten, wie die Sache weitergehen würde. Also war das Erste, was sie instinktiv taten, denn so steht es wahrscheinlich in den Vorschriften für Wärter, nämlich, dass in solchen Fällen die Eisentüren zu schließen sind. Und so fiel ihnen nichts anderes ein, und sie taten nichts anderes, als zu versuchen, die Eisentüren zu schließen. Ein paar Türen oder sogar nur eine einzige konnten sie auch zumachen. Mehr Türen machten sie nicht zu, denn in dem Durcheinander und in ihrer Angst schafften sie es nicht rechtzeitig, sie zuzumachen. Sie schafften es nicht, sie zuzumachen, weil die Genossen, die in den Zellen waren, schleunigst Besen quer zwischen das Gitter und die Eisentür schoben. Besenstiele zwischen Gitter und Tür und so das Schließen der Tür verhinderten. Du musst dir vorstellen, dass das Ganze in Bruchteilen von Sekunden ablief. Die konnten also praktisch nur eine einzige Tür schließen. Andere versuchten sie vergeblich zu schließen oder vergaßen sie oder schafften es nicht rechtzeitig, sie zu schließen. Fest steht, dass sich sämtliche Wärter auf der Stelle ergaben, alle ergaben sich in absoluter Panik. Aber in der Zwischenzeit, während die beiden Genossen die Wärter in der Rotunde gefangen nahmen, 3-4 Wärter, ich weiß nicht, wie viele nahmen sie gefangen, in der Zwischenzeit hatten im rechten Flügel, ich war im linken, hatten im rechten Flügel die Genossen in einem Gemeinschaftsraum die Gitter durchgesägt. 8 Genossen waren in diesem Gemeinschaftsraum, denn damals hattest du die Möglichkeit, zur Essenszeit aus deiner Zelle rauszugehen, um gemeinsam zu kochen und zu essen. Das war auch so eine Sache, die wir durchgesetzt hatten mit den Kämpfen der letzten Monate in diesem anderen Gefängnis. Und man durfte sich in einem Gruppenraum treffen, um gemeinsam mit anderen Genossen zu essen. Und damals durften wir in den Gemeinschaftsräumen zusammen sein, bis zu einer Höchstzahl von 8 Leuten. Sie hatten die Gitterstäbe angesägt und in dem Augenblick, als sich die 2 Genossen, die 2 Wärter in der Rotunde schnappten, brachen sie das Gitter am Gemeinschaftsraum heraus, das hatten sie schon vorher angesägt und nur auf diesen Augenblick gewartet und rannten zu 8 hinaus. Praktisch waren es also 10 Häftlinge, die draußen waren, die 8 aus dem Gemeinschaftsraum und die 2 in der Rotunde, und so schnappten sie sich dann auch alle anderen Wärter, die auf dem Gang der 2. Etage waren. Ich habe das natürlich alles erst hinterher gefahren, weil ich in der Zelle eingesperrt war. Ich war im linken Flügel und habe nichts gesehen. Wir hörten nur das laute Geschrei, hörten sie schreien und hörten nur den ganzen Krach. Die Wärter, die versuchten, die Eisentüren zuzuschlagen und hin und her rannten und das Geschrei, aber das dauerte alles wirklich nur einen Augenblick. Was dann passiert ist und was man erst später erfahren hat, wenigstens zum Teil, denn das lässt sich ja gar nicht immer alles erzählen bei solchen Geschichten, das war, dass die Genossen, die sich die Wärter geschnappt hatten, blitzschnell runterliefen. Mit den Schlüsseln, die sie den Wärtern abgenommen hatten, schlossen sie das Gitter zu den Treppen auf und liefen runter in den 1. Stock und nahmen auch unten sämtliche Wärter gefangen. Und so konnten sie die beiden Flügel im 1. Stock aufschließen und dann fingen sie an, den Normalen die Zellen aufzuschließen, und so strömten die Normalen alle aus ihren Zellen heraus. Und dann liefen auch sie in den 2. Stock hinauf und schlossen auch die Zellen von uns allen auf. Ins Erdgeschoss gingen sie nicht runter, weil das Erdgeschoss nicht so gut zu verteidigen war wie die oberen Etagen. Und dort blieben dann die Hausarbeiter während der ganzen Zeit der Revolte in ihrem Trakt eingeriegelt zwischen den Aufständischen in den beiden oberen Etagen und den Wärtern draußen. Dann sah ich plötzlich Vermummte in meinen Flügel kommen. Sie kamen an meine Zelle und schlossen alle Zellen im linken Trakt auf. Schlossen auch meine Zelle auf, und dann herrschte ein großes Durcheinander. Und die Informationen, die wir von einigen bekamen, lauteten: Wir machen Revolte. Wir haben die Wärter gefangen genommen, Ruhe bewahren, Matratzen vor die Fenster stellen, weil sie möglicherweise mit Tränengaspatronen in die Zellen schießen. Und so stellten alle die Matratzen an die Fenster, und dann liefen wir alle auf den Gang hinaus. In dem Augenblick, als ich aus meiner Zelle auf den Gang hinauskam, hörte ich einen Mordsschlag. Einen unglaublichen Knall. Es war nämlich so, dass ein Genosse, der im 1. Stock Wache stand, die Wärter vom Erdgeschoss kommen sah, die kampfbereit formierten Wärter, die raufzukommen versuchten, und da hat er ein paar Gramm Plastik geschmissen. Aber offen, das heißt nicht in einem Behälter komprimiert, sondern nur mit Sprengsatz und Zündschnur, schmiss dieses Plastik zur Abschreckung. In der Tat gab es, glaube ich, keine Verletzten. Ich weiß nicht genau, nur dass es in dem geschlossenen Raum einen ungeheuren Schlag tat. Die Wärter rannten daraufhin alle weg und von da an nahm die Revolte ihren Lauf. Ihr hörtet einige Auszüge aus dem Roman Die Unsichtbaren von Nanni Balestrini. Falls ihr neugierig auf diesen Roman geworden seid, er ist zwar leider vergriffen, dafür aber antiquarisch bei Amazon oder bei ZVAB günstig zu erwerben. Damit verabschiedet sich bei euch am Mikrofon bis zum nächsten Mal Lukas Hohlfeld.